Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Johannesevangelium, Kapitel 8, Vers 12. Jesus sagte zu den Leuten: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, braucht nicht im Dunkeln umherzuirren, denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Gott segne dieses Wort. Licht und Dunkelheit. In diesem Bibelvers hier aus dem Johannesevangelium lernen wir mehr über Licht und Dunkelheit. Und was meinen wir damit? Worauf kommt es hier an? Was sagt uns unser Jesus hier eigentlich? Also Jesus spricht hier gerade zu Leuten und es kommen also viele, viele Menschen also zu ihm. Gute, böse. Da ist sehr viel Böses und sehr viel Dunkelheit auch in und um ihn. Und er spricht direkt den Leuten ins Herz. Deswegen haben wir auch oftmals die Gleichnisse. Ja? Also Jesus spricht, was wir Parabeln, Parables nennen, aber Gleichnisse. Ja? Und spricht den Leuten direkt ins Herz, um die zu erreichen, die noch erreichbar sind. Und es geht hier also, es ist wirklich eine Herzensangelegenheit. Und was nun das bedeutet, ist, dass Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt, dann ist das eben diese Ich-Bin-Aussagen, dass Jesus Christus eben sagt, dass er eben auch Gott im Fleische ist. Und immer wieder im Johannesevangelium vor allem taucht dieser Vers, also diese Art und Weise, wie er das sagt, immer wieder auf. Ja, also als Messias kommt er und als Gott im Fleische und ich bin das. Ich bin das Licht der Welt. So. Und hier ist also, lädt er die Leute ein, ihm nachzufolgen, also zu Christus zu kommen als reuiger Sünder. Und die Menschen brauchen dann nicht mehr in Dunkelheit umherzuirren. Wir auch heute. Denn jeder, der zu Christus kommt, wird das Licht haben. Das ist das Licht Jesus Christus, also es ist, Gottes Herzen, das Herzen von Jesus Christus. In uns, die wir als reuige Sünder zu ihm kommen. Und das ist es im Prinzip hier. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir dieses wahrnehmen. Denn die wir das Licht haben, dass das dann zum Leben führt. Und er redet hier vom ewigen Leben. Und das nicht nur, wenn wir gestorben sind, sondern hier schon, im Hier und Jetzt. Und wir haben also praktische Aufgaben, wir, die wir als reuige Sünder zu Christus kommen. Und da geht nochmal ins Matthäus-Evangelium rein. Matthäus, 5. Kapitel, Vers 13 bis 16 und dann im Vers 14 sagt er: Ihr seid das Licht der Welt. Ja, lest das nochmal durch. Er redet auch von guten Werken in Vers 16. Aber das sind nicht gute Taten, sondern es ist einfach das, was wir in unserer persönlichen Beziehung durch Jesus Christus erfahren. Und er spricht uns ins Herz, was zu tun ist. Ja, also das Reich Gottes zu weiter aufzubauen, anderen Menschen von der guten Nachricht zu erzählen, ja, dass Jesus Christus gekommen ist als Gott im Fleische, um uns von unseren Sünden zu erlösen. Und das ist es, ja. Also das sind diese Seligpreisungen in der Bergpredigt, in Matthäus 5, und lest nochmal durch, 13 bis 16, also dann benutzt er die Idee vom Salz und Licht. Aber wie gesagt, er sagt: Ich bin das Licht, sagt er im Johannesevangelium, und dann hier: Ihr seid das Licht. Und das sind wir, die wir Jesus Christus folgen als reuige Sünder. Und er hat Aufgaben, Arbeit für uns. Und wir brauchen also nicht mehr in der Dunkelheit, also in unserer Sünde weiterzuleben, sondern wir wenden uns von der Sünde ab und wir sind dann im Licht. Und haben dann schon im Hier und Jetzt Dinge, die uns der Heilige Geist ins Herz spricht, was denn nun zu tun ist. Was Jesus in und durch uns erreichen möchte. Lieber Jesus, wir danken dir hier für den Vers, ja, die Erinnerung aus dem Johannes, aus dem 8. Kapitel, zu Licht und Dunkelheit. Wir brauchen nicht uns in Dunkelheit zu verstecken, sondern wir kommen ans Licht. Und wir erinnern uns auch nochmal an das Johannesevangelium, Johannes, 3. Kapitel, Vers 16 bis 21, da erklärst du uns nochmal, worauf es das, was es damit auf sich hat, mit Licht und Dunkelheit. Ja? Johannes, drittes Kapitel, Vers 16 bis 21. Wir danken dir für dein Wort und all diese Wahrheit, die du uns gibst und uns einlädst, in unserer persönlichen Beziehung mit dir zu wachsen, als Reuegesünder. Und du hast Aufgaben für uns, dein Himmelreich, dein Reich schon hier auf Erden weiter zu verkünden und zu bauen. Wir danken dir, Herr Jesus, und beten dies in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.